Einige Zeit später gab es schon wieder eine. Wir sahen von Weitem zwei Reiter mit einem Packpferd hinter sich, die sich allem Anschein nach am liebsten an uns vorbeigedrückt hätten, ohne uns zu begrüßen. Das war verdächtig, also ritten wir zu ihnen hinüber. Matuschako und Apanatschka konnten ein leises Uff der Überraschung nicht unterdrücken. Wir standen dem Medizinmann Tibotaka und seiner Squaw Tibovete gegenüber. Hallo, Old Wabbel! Wenn ihr seid, Mr. Cutter, so habe ich nichts zu fürchten. Wer ist der Kerl, Mr. Wabbel? Weiß auch nicht, kenn ihn nicht, Mr. Reddy. Was sehe ich da? Old Shatterhand, Winnetou, Matuschako und die ganze Gesellschaft, alle gebunden. Das ist ein großes Ereignis, Mr. Cutter. Wie habt ihr das geschafft? Donnerwetter, Sir, wer seid ihr denn eigentlich? Ich kenne euch nicht. Oh doch! Freilich war ich damals als Indianer gefährdet. Donnerwetter, ihr seid der Medizinmann der Naini-Kumanschen? Der bin ich. Ist das möglich? Ein Medizinmann der Roten, der ein Bleichgesicht ist? Höchst merkwürdig. Das müsst ihr mir erklären. Wir werden also hier Halt machen, denn das ist ein Abenteuer, wie man selten eins erlebt. Danke, Mr. Cutter. Danke sehr. Ich muss schnell weiter. Möchte ich nur noch sagen, das ist ein Freudentag für mich, die Kerle dort alle in eurer Gewalt zu sehen. Haltet sie fest! Haltet sie fest! Wir kommen euch schon noch auf den Pelz, Monsieur Lothaire Thibault. Mon Dieu! Ihr kennt meinen Namen. Ich gratuliere, Mr. Shatterhand. Da wisst ihr ja schon allerhand. Oh, ich weiß noch mehr. So! Dann hüte dich, mir noch einmal zu begegnen. Ein zweites Mal verfehle ich dich nicht wieder. Mich erschießen, das bringt ihr nie fertig. Nicht einmal den Wabaderek habt ihr allein umbringen können. Ihr habt euch helfen lassen müssen. Verdammt! Was hat euch denn der Kerl, der junge Bender, damals alles weiß gemacht? Damals wann denn? Ja, damals Emiliano Estacado, wo er bei euch war und mit seinem eigenen... Mit seinem eigenen Bruder kämpfte? Was er mir damals sagte, wusste ich schon längst. Wusste es noch viel besser als er selbst. Ich hatte schon viel früher Gelegenheit, nach dem Padre Diterico zu forschen. Diterico? Ja, wir können ihn auch mit seinem Hopi-Namen Derek nennen, wenn euch das lieber ist. Hund! Du hast mich wieder überlistet. Halt die Klappe! Nimm das dafür! Hat den Mann einfach vom Pferd gerissen. Aha, und der Schuss ging in die Luft. Ich bringe dich um. Wo ist... Ihr sucht euer Gewehr? Das habe ich aufgehoben. Ihr werdet niemand hier umbringen, Mann. Und Old Shatterhand schon gar nicht. Wer seid ihr denn? Habt ihr hier zu befehlen? Denke schon. Das ist Mr. Reddy, der Boss, ist klar. Oh, ich dachte, ihr wärt der Anführer, Mr. Webbel. Gebt mir mein Gewehr wieder, Mr. Reddy. Erst, wenn ich euch wirklich loswerde. Sonst richtet ihr hier noch Unheil an. Old Shatterhand ist für euch unantastbar, verstanden? Werdet ihr ihn erledigen, Sir? Ich sage euch, tut das, bevor er euch durch die Finger geht. Das lasst unsere Sorge sein. Er gehört mir und ich rechne gründlich mit ihm ab, ist klar. Hey, was willst du? Zurück. Seht her, ich habe mir meinen Kranz aufgesetzt. Das ist mein Myrtenkranz, den mir mein Wawa Derek gegeben hat. Schweig, Verrückte, mit deinem Unsinn. Das Weib ist nämlich wahnsinnig und redet Dinge, die... Kennt mich meine Mutter heute. Sind ihre Augen offen für ihren Sohn Apanatschka? Weg da! Du hast nicht mit ihr zu reden. Sie ist meine Mutter. Nicht mehr. Du hast den Stamm verlassen müssen, den sie angehört. Ihr geht einander nichts mehr an. Ich werde mit ihr sprechen. Mr. Cutter, zu euch habe ich Vertrauen. Helft mir. Das ist ein früherer Pflegesohn, der allein daran schuld ist, dass meine Frau wahnsinnig wurde. Er soll sie in Ruhe lassen. Hast du gehört, Rothaut? Weg von der Frau. Ich befehle es. Wer spricht da zu mir? Dem Häuptling der Pohonim-Comanschen? Ist es ein Frosch, der quakt? Oder eine Krähe, die krächzt? Donnerwetter! Verdammte Rothaut! Ich werde dir zeigen, wer ich bin! Du sprichst kein Wort mehr zu der Frau. Will mich Old Wabbel endlich mit der Squaw sprechen lassen, die meine Mutter ist? Bist du taub? Nein! So werde ich ihn zwingen. Versuch es doch! Das tue ich. Und werde dabei den alten Indianermörder nicht schonen. Ich dies auch nicht! Uff! So behalte die Squaw für dich. Apanatschka wendete sein Pferd und tat, als wollte er sich zurückziehen. Das war eine Finte. Und der alte Cowboy ließ sich wirklich täuschen. Beruhigt wendete er sich zu Mr. Reddy um. Da riefen ihm seine Leute zu, passt auf, er kommt! Aber schon war es zu spät. Den gellenden Angriffsschrei der Comanchen ausstoßend, flog Apanatschka auf den Alten zu und über dessen Pferd hinweg, so als befände sich gar kein Reiter im Sattel. Apanatschka wagte sein Leben dabei, da er gebundene Hände hatte und die Füße an das Pferd gefesselt waren, doch er kam glücklich hinüber. Ich holte tief Atem, denn es war mir um den jungen Häuptling Angst gewesen. Und Old Webbel? Der war aus dem Sattel geworfen worden und lag nun besinnungslos am Boden. Es gab eine Aufregung und ein Durcheinander. Wir hätten jetzt leicht entfliehen können, aber ohne unser Eigentum mitnehmen zu können. Deshalb blieben wir. Der Alte hatte einen Arm gebrochen, der bei seinem Sturz zwischen meine beiden Gewehre geraten war, die er umgehängt getragen hatte. Reddy kniete bei ihm nieder und fuhr ihn an. Da habt ihr's, König der Cowboys. Lächerlich, mit euren Jahren gegen so einen jungen Kerl bestehen zu wollen. Schießt den Hund nieder, ich befehle es euch, zum Donnerwetter. Ihr habt gar nichts zu befehlen. Kümmert euch lieber um euren Arm. So, mal sehen, wie da zu helfen ist. Seid nicht so wehleidig wie ein altes Weib. Ich bin schließlich keine Spitalschwester. Hört zu, Gentlemen. Ist einer unter euch, der sich auf Wundbehandlungen und dergleichen versteht? Unser Haus- und Hofarzt ist immer Winnetou. Wenn ihr an seiner Nachtklingel zieht, wird er sofort erscheinen. Winnetou hat nicht gelernt, Mörder zu heilen. Warum werden wir jetzt, da man unsere Hilfe braucht, auf einmal Gentleman genannt? Winnetou wird dem mordlustigen alten Bleichgesicht nicht helfen. Hau! Er ist aber doch auch ein Mensch. Ach, ihr findet auf einmal, dass ein Mensch unter euch ist. Ich denke, wir sind auch keine wilden Tiere, die man nach Belieben fangen oder abschießen kann, Mr. Reddy. Aber fragt mal Old Shatterhand. Der ist auch so etwas wie ein Chirurg. Nun, Sir, wollt ihr dem armen Kerl nicht helfen? Kann mir nicht denken, dass ich ihm als Arzt recht wäre. Macht nicht so viel Worte. Wenn ich reiten soll, so muss der Arm geschient und verbunden werden, ist klar. Mir egal, wer das macht. Und dann werde ich es tun. Müsst mich freilich dazu losbinden, Mr. Reddy. Aber Sir, ihr wollt eurem eigenen Mörder helfen? Damit er euch nur ja bestimmt umbringen kann? Ich muss sagen, das ist glatter Selbstmord, Mr. Shatterhand. Natürlich waren auch meine anderen Kameraden dagegen, dem alten Schurken zu helfen. Aber ich musste vor allem darauf bedacht sein, an den mit Kolmapuschi verabredeten Punkt zu kommen. Nur so konnte unsere Befreiung gelingen.